1. The Habberichtet Eisbel Ausführlich über Altaten Elias und Erklärte insbesondere, dass diese Samtlich Propheten Baals mit dem Schwert hingerichtet hat. 2. Daraufhin sandt Eisbel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten, dass die Götter seine Hart bestrafen sollten, wenn seine sein Leben bis zum nächsten Tag nicht ebenso beend wie das der Propheten. 3. Von Furcht ergriffen, brach Elia unversuglich auf, sein Leben zu retten, und ließ seinen Diener in Beersheba Zurich, eine Stadt, die zum Gebiet von Judah gehort. 4. Selbst wandert ein Tagereis wheat in die Wüste hinein, setzte sich erschöpft unter einen Ginsterstrauch und begott darum, sterben zu dürfen, die sich nicht für besser hielt als sein Vorfahren. 5. Anschließend legte sich nieder und schlief unter dem Strauch ein, bis in plötzlich ein Engel beruht und ihn auffordert, aufzustehen und zu essen. 6. Als sich amser, entdeckt von seinem Kopfend einen auf heißen Steinen gebacken in Brotfladen soe einen Krug Wasser, woraufhin tranken sich ernüt schlafen legte. 7. Der Engel des Herrn Kurti Jedoch eins Whitey's Mals Jurak, beruht in ernüt und mahnte in, zu essen, da die bewusste Hand rei sans zu anstrengend für in wear. 8. Gestark Dirch dies narung wandert a visig tage und nakti lang one whitery spies, bis schließlich den Gottsberg Horeb erreicht. 9. Dort such to in einer hohl zuflucht, zu übernachten, woraufhin in das Wort des Herrn erreicht und in fragte, aus welchem Grunde sich und diesem Ort aufholt. 10. Elia antwortet, das sich leidenschaftlich für den Herrn eingesetzt habe, waren die Israeliten den Bund gebrochen, die Altäre stort und die Propheten getötet hatten, so dass nun als einzige übrigesi. 11. Gott befahl ihm, aus der Hohl herauszutreten, woraufhin ein gewaltigestem, ein Erdbeben und ein Feuerwehr bezogen, doch der Herr war in keiner dieser Nätigewalten gegenwärtig. 12. Nachdem das Feuer erloschen war, ließ sich jedoch ein sanftes, leises Sorseln vernehmen, das die unmittelbar Gegenwart Gottes ankündigt. 13. Sobald Elia dies hort, verhalte sein Gesicht mit seinem Mantel, traten den Hohlen Eingang und vernahm ernüt die Stimme, die in nach dem Grund für sein Anwesenheit fragte. 14. Wiederholt sein Klage über den Abfall Israels vom Globen und die Verfolgung der Propheten, durch die sein eigenes Leben nun in höchste Gefahr schwebte. 15. Der Herr weise in Jedochen, den Weg durch die Wüste nach Damaskus Zurich zu kehren, dort Hesales König über das Reich zu salben. 16. Zudem erhielte den Auftrag, Jehu, den Sohn Nimsis, zum König über Israel und Elisa zum Propheten zu salben, damit diese künftig sein Nachfolge antreten kon. 17. Gott erklärt, dass die Genigen, die dem Schwert Hesales entkamen, durch Jehu sterben werden, und where Jehu entkame, word schließlich durch Elisa den Tod finden. 18. Denik versichert Gott, dass 7000 Menschen in Israel verschonen word, die ihr nie nicht vor Baal gebüht und den Gottsen niemals verrat hatten. 19. Als Elia weiterzog, traf auf Elisa, der Gerät mit's Wolf rindergespannen flugte, und warf im Vorbeigehen seinen Mantel über ihn, in seinen Dienst zu rufen. 20. Elisa verließ daraufhin sein Rinder, alte Elia nach und bat darum, sich erst von seinen Eltern verabschieden zu dürfen, woraufhin Elia ihm die Erlaubnis zur Rückkehr gab. 21. Nachdem Elisa ein Rinderpaar geschlachtet und das Fleisch für die Lut zubereitet hat, brach endgültig auf, Elia nachzufolgen und im Fortan als Diener bezustehen.